Gehst du alleine durchs Leben hier? Einsam und rau ist dein Weg. Keiner, der liebend die Hand dir reicht, keiner auf mühvollem Steg. Heimatland.